Schätzungen der Bevölkerungszahl, die sich auf Volkszählungen, Aufzeichnungen aus der späteren Kolonialzeit und archäologische Funde stützen, sind zwar heftig umstritten, aber die vorkolonialen neotropischen Gesellschaften, zu denen noch die Bevölkerung der Karibikinseln hinzukam, hinterließen ihre Spuren nicht nur in den tropischen Wäldern, sondern auch in der gesamten Biosphäre der Region und des Kontinents, in der Geo- und Hydrosphäre und vielleicht sogar, wie wir in Kürze genauer erfahren werden, in der Erdatmosphäre. Man sollte aber festhalten, dass diese Bevölkerungsgruppen selbst in städtischen Umfeldern häufig über die Landschaft verteilt lebten und eine Kombination aus Nutzpflanzenanbau, Baumbewirtschaftung und der Nutzung wilder Land- und Wassertiere praktizierten. Pro Kopf übten sie damit einen geringeren Druck auf die einzelnen Landflächen aus. Dies hatte, trotz einiger lokaler und regionaler Schwierigkeiten zur Folge, dass sich eine Bevölkerung, die fast an die Einwohnerzahl Europas heranreichte, in der Neotropis zur Zeit des ersten Kontaktes mit Europäern im Großen und Ganzen erfolgreich selbst versorgen konnte. Wenden wir uns nun Asien zu. Dass der größte vorindustrielle Ballungsraum der Welt auch Auswirkungen auf die tropischen Trockenwälder hatte, wurde im Gebiet von Groß Angkor in Kambodscha nachgewiesen. Untersuchungen an Bohrkernen aus Seen, wie auch an der urbanen Infrastruktur selbst, zeigen, dass die Entwaldung in diesem riesigen, künstlich aufgebauten Entwässerungsareal nach und nach zur Bodenerosion führte. Und die trug nicht nur zu schwankenden klimatischen Verhältnissen bei, sondern war auch der Grund, warum die Herrscher die Region als Hauptstadt am Ende aufgaben. Was die Staaten und Großreiche in West- und Zentralafrika, Südchina, anderen Regionen Südostasiens, Sri Lanka und dem indischen Subkontinent angeht, wissen wir so gut wie nichts darüber, welche Auswirkungen menschliche Aktivitäten auf die Umwelt der umgebenden tropischen Wälder und damit auf die Erdsysteme hatten. Denn paläoökologische Untersuchungen fanden in diesen Regionen bislang nur in sehr begrenztem Umfang statt. Die derzeitigen Darstellungen dürften den Einfluss mit ziemlicher Sicherheit unterschätzen. Im Gegensatz zu Auffassungen, die häufig in Kreisen von Naturschützern, Ökologen und Geowissenschaftlern vertreten werden, waren diese Umgebungen alles andere als ursprünglich. Vielmehr hatten jahrtausendelange, immer intensiver werdende Eingriffe zur Folge, dass die menschlichen Gesellschaften bereits in den Rückkopplungskreisläufen der Systeme der Erde mit Pflanzen- und Tiergemeinschaften, Böden und vielleicht sogar dem lokalen und regionalen Klima gefangen waren. Manche Wissenschaftler vertreten die Auffassung, solche Beispiele seien bis zu einem gewissen Grad Einzelfallberichte und nicht mit den späteren Vorgängen zu vergleichen. Damit könnten sie recht haben. Und zwar nicht unbedingt nur, weil solche Ereignisse geringere Ausmaße hatten oder im Vergleich zu den beherrschenden Einflüssen, die Menschen heute auf die Tropen und die Systeme der Erde ausüben, weniger folgenreich waren. Vielmehr ist auch etwas anderes klar. Die Gesellschaften der Tropen griffen in vorkolonialer Zeit zwar in ihre Umwelt ein, und das häufig mit weitreichenden Konsequenzen, aber sie bewahrten sich eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.